Was kann man von Cola-Dosen lernen? Versteinerte Knochen sind für die Wissenschaftler wie eine Flaschenpost aus der Vergangenheit. Eine Botschaft, die sie mit vielen Tricks entziffern müssen. Dino-Knochen wurden auf der ganzen Welt gefunden, in Amerika, Asien, Australien. Die Kontinente, wir sagten es schon, waren zur Zeit der Dinos noch miteinander verbunden. Das älteste Reptil, das der Familie der Dinosaurier zugeordnet wird, lag in Madagaskar. Es wird auf 230 Millionen Jahre geschätzt. Um diese Zeit begannen die Dinosaurier ihre Karriere. Woher wissen die Wissenschaftler so genau, wie alt die Überreste von Tieren sind? Eigentlich ist das gar nicht so schwer. Wie in einem Haushalt fällt auch auf der Erde immer Abfall an. Sandstaub, Lava, Pflanzenreste, Tierskelette. Und so wie der Haushaltsmüll auf die Mülldeponie wandert, fällt der Erdmüll auf den Boden und bildet dort eine Schicht, die stets von neuen Schichten bedeckt wird. Die ältesten Abfallschichten liegen ganz unten und sind am stärksten verrottet. Die jüngeren liegen oben. Die Schichten, in denen Dino-Reste gefunden wurden, heißen Trias, Jura und Kreide. Weil in der Jura-Schicht besonders viel aufregende Saurier lagen, hat Steven Spielberg seinen Film Jurassic Park genannt. Jede Schicht auf der Erde ist typisch für eine bestimmte Zeit. So würden zukünftige Forscher, wenn sie in 100.000 Jahren im heutigen Amerika eine Ausgrabung machen, irgendwann auf eine Schicht mit ziemlich vielen Cola-Dosen und CDs stoßen. Wenn sie dann noch einen Dollar finden mit einem Datum drauf, wissen sie, immer wenn wir irgendwo auf der Welt Cola-Dosen ausgraben, werden sie ungefähr aus dem 20. Jahrhundert stammen. Die Wissenschaftler müssen also nur einmal das Alter einer Schicht genau bestimmen, dann können sie es auf die ganze Welt übertragen. Zusätzlich messen die Forscher noch Überreste, die beim radioaktiven Zerfall von Stoffen entstehen. Weil sie wissen, wie lange ein Stoff braucht, bis er völlig zerfallen ist, können sie errechnen, wann der Zerfallsprozess eingesetzt haben muss. Die Erdschichten verraten eine ganze Menge, wenn man sie untersucht wie ein Detektiv. Die Wissenschaftler erforschen die Überreste von Pflanzen und Tieren und können auf diese Weise herausfinden, wie die Umwelt damals aussah, wie warm es war, ob es viel regnete, ob Sommer und Winter sehr unterschiedlich ausfielen. Zum Teil können sie bis auf den Tag genau sagen, wie das Wetter vor vielen Millionen Jahren war. Bei ihren Untersuchungen hilft den Forschern, dass alle Tiere und Pflanzen so perfekt in ihre Umwelt passen wie ein Schlüssel in ein Schloss. Finden sich beispielsweise in einer urzeitlichen Schicht Überreste von Korallen, kann man daraus schließen, dass in dieser Zeit das Wasser ziemlich warm gewesen sein muss. Korallen können nämlich nur in warmem Wasser überleben. Weitere Informationen kommen, wenn Sie die Steine mit Mineralien aus der Schichten sehen. Steine sind genau wie die Organismen für vergangene Zeit. Sind sie mit Luft und dem Wasser in der Zeit ganz ursprünglich verbindlich gegangen. Pale und Dom. Man braucht die Ufer. Pale und Dom. Bis Beispiel, das sind Beispiel des früheren Phasen, in denen sehr viel mehr Kohlendioxid in der Luft war als heute. Kohlendioxid ist Gas, das per Mensch entsteht und über die Zwischenzeit groß macht. Sie führt das Dicht in des Kohlendioxids und aus des Hauptpreises zu nutzen. Das ist die Kohle.